Hilf den Alten, singt Jarvis Cocker. Es gab mal Zeiten, da waren sie genau wie du. Sie haben getrunken, geraucht und Klebstoff geschnüffelt. So erinnert sich der dünne Mann mit der dicken Brille, Jarvis Cocker. Heute wird einer der originellsten Texter des modernen Pop 50. Wie originell, das kann man jetzt auch auf Deutsch nachlesen. Die Texte von Jarvis Cocker sind soeben in einer zweisprachigen Ausgabe erschienen. Übersetzt von Michael Kerkmann, früher Redakteur der Zeitschrift Spex. Inhaltlich geht es da meist um soziale Verhältnisse, Wohnverhältnisse vor allem und was das mit den Leuten so anstellt. Es geht da vor allem um Beziehungen. Das beschreibt er wirklich sehr präzise. Jarvis Cocker führt seine besondere Beobachtungsgabe darauf zurück, dass er als Kind fast blind war und die Welt praktisch erst entdeckt hat, als er seine erste Brille bekam. Die Brille wird zum Mikroskop. Wie durch ein Vergrößerungsglas schaut Jarvis Cocker auf das Leben zwischen seiner Heimatstadt Sheffield und der Wahlheimat London. Seine großen Themen? Die britische Klassengesellschaft, Architektur, Sexualität. Sex ist aber immer das Bindemittel, das alles erst in Beziehung zueinander setzt. Das Dreiecksverhältnis von Macht, Klasse und Sex taucht immer wieder auf in den Songs von Pulp und im vorliegenden Buch. Jeder begehrt eben gerade das, was er nicht haben kann. Die Armen begehren eben den Wohlstand und die weniger Armen das einfache Leben. Wie auch später in Common People, wo sich ein Mittelklassmädchen an einen Working-Class-Typen ranmacht, nur weil sie dessen ärmliches Dasein ganz spannend findet. I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Auch Common People beginnt mit einer kleinen Geschichte aus dem Alltag, so Jarvis Cocker. Der Sänger trifft ein Mädchen, sie sagt, sie hat einen reichen Vater und sie würde so gern leben wie die normalen Leute. Ich fand das ein bisschen seltsam, aber ich war scharf auf sie. Hier endet die Realität. Das Schöne am Songschreiben ist, dass man die Realität manipulieren kann. In Wahrheit hatte dieses Mädchen kein Interesse an mir, aber in meinem Song, da sagt sie, ich will mit normalen Leuten wie dir schlafen. In Wahrheit hat sie das nie gesagt. Der New Musical Express kürt Common People zum besten Song in der Geschichte des Britpop. In den 90er Jahren versucht die Labour Party, die Protagonisten des Britpop für sich zu vereinnahmen. Auch Jarvis Cocker und seine Band. Daraus wird wieder ein Song, Cocaine Socialism, das Lied vom Kokainsozialismus. Zu den gesammelten Songtexten finden sich im Buch aufschlussreiche Anmerkungen. Zu Cocaine Socialism schreibt Cocker: Die hier geschilderte Begegnung ist zwar fiktiv, aber im Vorfeld der 97er Wahlen hatte die Labour-Partei mich tatsächlich zu Veranstaltungen eingeladen. Nach Champagner-Sozialismus schien mir Kokain-Sozialismus der nächste logische Schritt zu sein. Der Kandidat der Labour-Party umgarnt den Popstar und kommt gleich zur Sache. Möchten Sie eine Line? Sind Sie Sozialist? Und dann schlägt der Premier in Spe einen Deal vor. Kokain gegen Wählerstimmen. Sie singen doch über all die Common People. Die können Sie doch alle zu meiner Party mitbringen und Ihnen etwas davon anbieten, oder? Was ich sagen will, komm, rock die Wahl für mich, komm, roll diesen Schein für mich. Jarvis Cocker hat die Wahl 1997 nicht gerockt. New Labour hat trotzdem gewonnen.